Zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas fand eine Veranstaltung zur Bildung der Juche-Ideologie-Studiengruppe der Provinz Mpumalanga in Südafrika statt. An der Stirnseite des Veranstaltungsplatzes hingen die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise teil. Es wurde ein Glückwunschtelegramm für Genossen Kim Jong-un angenommen.